immer schon dran. Ja, du musst jetzt. Moment mal. Scheiße, wo ist denn die Kassette? Oh, jetzt. Mach doch einmal den Jingle. Oh ja, hier, jetzt. Sich EU mästet Fleischhändler. AKW Obrichheim vor Kernkraftgegnerinnen gerettet. Wer rettet uns? Naturschutzgesetz wird endlich verabschiedet. Wo ist das Sendeplan? Nicht ausgelastet. Wegverpackungen verbieten. Uni Tübingen lässt gehen Elefantenpatent. Umweltfreundlicher Drittwagen vom BASF entwickelt. Das Wetter, Treibhauseffekt, treibt Temperaturen wieder auf lässige 40 Grad. Achso, dann bekommt er noch was. Da ist der Wurm drin. Ja, ein schönen guten Abend. Ja, machst du es mal aus, ja. Schönen guten Abend, hier ist wieder Lumbricus, eure Umweltsendung hier auf der Wüstenwelle. Ja, wir haben heute einen bunten Strauß Themen zu euch gepflückt. Ja, das hast du schon gesagt. Wir haben zum Beispiel zwei Themen zum Artenschutz am Anfang. Ja. Und zwar geht es um das Ojeti und hinterher geht es um die FDP. Die sind ja alle vom Aussterben bedroht. Und vom Aussterben bedroht ist hier in Tübingen auch der Ameisenbestand auf dem Steinenberg und deswegen haben wir etwas gemacht zu den Ameisenbergen auf dem Steinerhaufen. Ja. Ja. Nein, wir etwas über die Verbreiterung des Gehwegs beim Fichtenweg. Hämmer? Ja, da wird. Ich denke, das ist noch nicht fertig. Boni, hast du das fertig? Den Beitrag. Hier was über einen Altglascontainer, neue Altglascontainer in Bankheim. Sofort aufhören! Hören Sie sofort auf mit dieser Sendung! Ich hab die Schnauze voll! Haut's ab da! Was ist denn jetzt los? Sind wir noch gar nicht fertig mit unserer Sendung? Nein, ihr haut jetzt ab! Du blöder Hund, du blöder! Wer jetzt hier Platz nehmen? Guten Tag! Schaut, was denn auskommt! Und ein Transparent entrollt! So, endlich sind wir die los. Das ist ja das war ja unglaublich. So, jetzt würde ich sagen, damit mal klar ist, wer hier gerade die Macht ergriffen hat, machen wir erstmal einen Jingle, ne? Ja. Ja, unser Jingle. Die Kassetten doch. Hier ist der Informationsdienst Büscher und Hofschulz aus Bonn. Heute mit Informationen aus dem Daimler-Benz-Konzern. Ja, einen schönen guten Tag, liebe Hörer. Grüß Gott. Und liebe Hörerinnen auch. Wir sind jetzt hier mal wieder heute hier in der Sendung, weil wir uns gedacht haben, so geht's nicht weiter. Ja, da haben Sie auch recht, Frau Nüßlein-Franzkeich. So geht's wirklich nicht weiter. In den letzten Wochen sind wir hier gar nicht zu Wort gekommen. Ich fand das unglaublich. Diese Sendungen waren teilweise konfus. Das hält man ja im Kopf nicht aus. Wir sind bloß immer umeinander gesessen und haben uns gelangweilt. Als wir noch in Rom waren, das waren noch selige Zeiten. Ja, da war noch Handlung und da ist noch was passiert. Ja, dieses neumodische Zeug. Damals in der Sendung mit Adolf Muschk und das war doch noch schön. Ja. Allerweites hin und her und das Auf und Ab und so. Das ist scheiße. Da haben Sie recht, Herr Angermeier. Ja, da haben Sie recht. Jo, und jetzt haben wir nämlich hier das Studio besetzt, damit das mal anders wird. Ja, damit hier mal wieder eine schöne Sendung gemacht wird, die Hand und Fuß hat. Und, ich habe ein 30-seitiges Manuskript mitgebracht, da habe ich ideologische Grundprämissen festgehalten. Ich habe das alles klein geschrieben. Wenn Sie das jetzt hier vorlesen möchten, möchte ich vielleicht doch zuerst meinen DFG-Antrag vorlesen. Der ist nur 5 Seiten lang. Ich war zuerst dran, in urbanen Biotopen. So. Ich hab jetzt Hunger, ich mag eine Wurst. Mein DFG-Antrag, hören Sie mal. Ich mag eine Wurst essen. Wie, eine Wurst? Wir hatten uns auf Ziele geeinigt. Ich wollte wieder was verkaufen. Das ist ja unhygienisch. Wenn Sie was verkaufen wollen, ist mir das Wurst, aber ich mag eine Wurst essen jetzt erst einmal. Ja, nee. Mit Meerrettich und Senf. Frage. Nee. Ordentlich dick Senf obendrauf. Also für mich als Vegetarierin ist das sowieso ganz indiskutabel. Sie haben bestimmt überhaupt keinen Vegetariernachweis, Frau Nüßlein-Franzkeich. Moment, ich muss hier mal eben... Sie sind wahrscheinlich Viertelkarnivorin. Rückseite, nee, das... Jetzt lassen Sie mal diese Zettelwirtschaft hier. Zur Not hätte ich auch noch eine gebrauchte Tofu-Wurst dabei. Die von der Umweltredaktion haben ihren Chaos hinterlassen. Wir müssen uns aus... Herrschaften, hallo, wir haben ein politisches Ziel gehabt. Was? Wir wollten was erreichen mit dieser Besetzung. Haben wir gehabt, wirklich? Also, ja, was Angermeier? Das habe ich völlig vergessen. Wir wollten erreichen, dass ich wieder verkaufen darf. Sie so. Verkaufen? Ja, das ist unsere Forderung, dachte ich. Das war doch gar nicht so abgemacht. Es ging doch darum, mein Forschungsvorhaben über Fliegen in urbanen Biotopen hier... Fliegen? Ja, Fliegen. Frau Nüßlein-Finster. Ich habe hier einige also meiner Fliegen mitgebracht. Und ich bin bloß mitgekommen, weil ich dachte, da gehen wir rein und fressen den ganzen Kühlschrank mit den Deutschländerwürsten leer. Wurstfliegen verkaufen, das lässt sich doch nicht unter einen Hut bringen. Ja, Richard, geh doch von der Wurst weg, das ist doch unhygienisch. Ja. Ich versuche meine Fliegen auch auf Vegetarier umzutrainieren, aber das hat bisher noch keinen großen Erfolg gezeigt. Was kann man jetzt da machen, gell? Wir könnten vielleicht, wenn wir... Sie wollen verkaufen ein bisschen was? Wenn ich Wurst verkaufen würde, aber wie passen... Sie mag Fliegen, eine Würstchenbude. Eine Würstchenbude? Ja, eine Würstchenbude. Eine Spitze, das ist doch eine großartige Gut, Idee. Dann... Das ist ein richtiger urbaner Lebensraum für... Und genug Senf, haben wir ja allerweit an der Radiostation drin, gell? Richtig. Ja, da gibt ja eh jeder seinen dazu. Dann machen wir das so. Dann fordern wir, dass hier im Studio der Wüstenwelle eine Würstbude eingerichtet wird. Ja, und zwar mit Nachdruck. Sackelt sie fix. Bitte schön schnell. Und das Studio kann auch ruhig raus. Das braucht hier eh keiner. Und wir lassen euch da, sagen wir mal, 10 Minuten Zeit. Ja. Und solange wir hier warten, spielen wir irgendwas, ne? Ja, ihr könnt jetzt alle hier vorbeikommen in der Hechinger Straße und eine 1000 Paar Deutschländerwürste, bitte. Gut. Ja. Also, ihr habt es gehört. Jetzt passiert bitte was. Und wir machen jetzt einen Beitrag. Kulturgüter. Europas. Folge 31. Over and over, I keep going over. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von PM Peter Moosleitners interessantes Magazin und Pronto Möbelschutzpflege. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, hier spricht Peter Moosleitner. Ich habe Ihnen heute einen Gast zu präsentieren. Es ist Herr Dr. Rüttgers SC. Herr Dr. Rüttgers, Sie haben uns ins Wissenschaftsstudio heute etwas mitgebracht. Also zunächst einmal muss ich Sie korrigieren, das heißt nicht Rüttgers SC, sondern das heißt SC Rüttgers, die Buchstaben stehen für meine Vornamen, Sebastian Klaus. Wie war noch gleich Ihre Frage? Herr Dr. Rüttgers, VfB, Sie haben uns etwas heute mitgebracht. Könnten Sie uns vielleicht kurz erläutern, was es sich da handelt? Ja, es handelt sich hier um einen ganz neuartigen Versuch zur Produktion von Antimaterie, der mir hier von unserem Forschungszentrum mitgegeben worden ist. Es handelt sich im Wesentlichen darum, dass wir Antimaterie erstmals in größeren Größenordnungen produzieren wollen, und als Experiment haben wir heute die Absicht, einen Literaturkritiker aus Antimaterie herzustellen. Wir dachten da an Marcel Reich-Ranicki. Ja, das ist sehr interessant, Herr Dr. Rüttgers, VfB Leipzig. Wenn Sie uns doch das einfach mal vorführen könnten, das wäre doch hochinteressant. Ja, also zunächst möchte ich noch kurz erklären, wie das funktioniert. Ich habe mich da informiert und die Wissenschaftler an dem Institut darüber ausgefragt. Herr Dr. Rüttgers, Spielvereinigung bereut, wenn ich Ihnen das mal kurz in den Mund legen dürfte, dass Sie etwas langsamer sprechen und etwas einfacher und interessanter fassen. Wir sind da immerhin ein interessantes Magazin. Ja, schön. Ich werde mich darum bemühen. Es geht im Wesentlichen darum, dass durch die Beschießung von Elementarteilchen mit Magnetstrahlung in einem abgeschirmten Raum unter Vakuumbedingungen eine Antimaterie produziert werden soll. Und dabei treten ja zunächst mal eine ganze Reihe von Problemen auf. So darf zum Beispiel die Antimaterie nicht mit Materie in Berührung kommen, denn sonst kann es da ein Unglück geben. Diese Technologie ist mit gewissen Gefahren verbunden. Ich habe auch mit Umweltministerin... Ja, das hört sich alles hochinteressant an. Und aber Herr Dr. Rüttgers, VfB Leipzig, wenn Sie uns das doch einfach mal vorführen könnten. Sie haben uns ja etwas auch mitgebracht. Wir wollen schön. Ja auch mal was sehen. Schauen Sie dort auf der linken Seite diesen Glaskasten. Aha. Wir haben hier die gesamte Elektronik aufgestellt, die jetzt notwendig ist hier. Und wir hören da schon im Hintergrund, das Experiment scheint geklappt zu haben. Ja, es schreit etwas. Wir hören etwas. Da ganz deutlich die Stimme von Marcel Reich-Ranicki. Wir können vielleicht auch noch hier... Leute da draußen, das darf nicht wahr sein. Wir können vielleicht auch noch hier wirklich verifizieren, ob es sich um Marcel Reich-Ranitzky handelt. Ich halte nun einmal das neue Buch von Günter Grass hier in einiger Entfernung vor die Scheibe. Das ist ja grauenvoll. Wie kommt denn dieses Buch hier herein? Wie Sie hören können, ist er es also tatsächlich. Junge es Mann, besteht kein Zweifel. Schneiden Sie sich doch bitte erst einmal die Haare. Herr Dr. Rüttgers, VfB Berlin. Ich glaube, Ihr Experiment funktioniert ja ausgezeichnet. Ihr Experiment zetert. Und Sie haben mir vorher gesagt... Lassen Sie mich jetzt endlich auf diesem Kasten heraus. Also wir werden nun noch weiteren Schritt in diesem Experiment gehen. Wir haben dort oben an der Decke einen Greifarm befestigt, wie Sie sehen können. Und mit diesem Greifarm werden wir jetzt ganz langsam das Buch von Herrn Grass in den Glaskasten zu dem aus Antimaterie bestehenden Marcel Reich-Ranitzky hereinreichen. Um Gottes Willen, mein lieber Herr Grass! Ja, liebe Hörer, wir müssen leider die Explosion, die jetzt hier natürlich kommen würde, wenn Reich-Ranitz, ein Anti-Reich-Ranitz... Frau Nüßlein-Finsker, da hat sich eine Fliege aufs Mikrofon gesetzt. Sie glauben doch nicht, dass ich eine Ansage mache, wenn eine Fliege auf dem Mikrofon sitzt. Also, die Explosion, die sich jetzt eigentlich ereignen müsste... Ein bisschen unruhig, ne? Ja, das ist mir völlig egal, Frau Finsky. Nüßlein-Finsker. Die Explosion ist verschoben. Die passt uns jetzt noch nicht ins Sendekonzept. Die kommt dann nachher. Ja, hier wird im Hintergrund schon, man kann es hören, die Würstchenbude eingebaut, obwohl es nicht aussieht wie eine. Und was wir Ihnen auch noch mitteilen wollten, ist, Sie hören jetzt gerade, Eure Tagesordnung. Das war natürlich nur für die Hörer der Wüstenwelle und Hörerinnen, die es noch nicht gewusst haben. Ja, denn man soll ja immer wahre Informationen verbreiten über den Äther. Ja, aber trotzdem auch parteiische. Ja. Ja, das ist wichtig. Ja. So, und jetzt würde ich sagen, machen wir einfach einen Beitrag, eine ganz neue Sache, die wir gemacht haben. Aha, ja, um was geht's denn da? Na, wir machen es einfach an. Ja. Das Letzte, oh Yeti. Das Letzte, oh Yeti. Das Letzte, oh Yeti. Das Letzte, oh Yeti der Welt. Irgendwo in den Schweizer Anden tobt ein riesiger Schneesturm um den ausgedehnten Gebäudekomplex des neu gebauten Klinikums, dem Millionen von Ameisenhaufen weichen mussten, die nun in der Armee Dienst tun. Professorin Schnarrenberg und ihr Angestellter, der Fräulein Ansgar Leuthäuser, sind nirgendwo zu sehen, doch plötzlich bildet sich im aufwirbelnden Trockeneis eine gewaltige Silhouette. Ist es New York, die Millionenstadt, oder ein außerirdisches Raumschiff, das hier in der Abgeschiedenheit einer Schneewelt landet? Da bewegt sich die Kamera in schwankenden Zirkeln nach oben, und man sieht dort auf der wuchtigen Einheit aus Form und Gewalt eine Heftklammerapparat-ähnliche Struktur aufragen. Womöglich ist es eine bösartige Waffe. Ein Maßstab wird am unteren Ende des Bildes eingeblendet und zeigt, dass das gesamte Objekt nur 2,50 Meter breit ist. In schneller Folge erscheinen topologische Gitter, die die Struktur des Gegenstandes ausmessen. Zahlenkolonnen huschen über Berghänge und durch die Täler. Da klärt sich die Sicht und am Schreibtisch sitzt Admiral von und zur See, Finsky, und heftet seine Ohren aneinander. Es tagt also das hohe Armeegericht, keiner bestimmten Armee allerdings, sondern bloß aller Soldaten ganz im Allgemeinen. Durch den hüfthohen Schnee stapft hilflos eine Ordonnanz. Autsch! Admiral Finsky! Autsch! Admiral! Die Sitzung ist eröffnet! Worum geht es denn diesmal? Ruhe oder ich lasse den Saal räumen! Jawohl! Der gefreite Angermeier hat während eines Manövers sich selbst erst einen Mörder genannt und dann angefangen, sich zu würgen. Daraufhin hat sein Vorgesetzter ihn am Ohr gezogen und 3 Tage so hängen lassen. Daraufhin hat Angermeiers Freund ihn verlassen und Angermeier beschwerte sich bei General Madine von den Landjägern. Der schoss ihm selbstverständlich in die Knie deswegen und eine formale Dienstbeschwerde Angermeiers gegen die oberste Leitung jetzt keiner bestimmten Armee im Besonderen, sondern metaphorisch gegen also das Soldatische an sich Diese Dienstbeschwerde trug ihm 3 Tage nackt und mit Honig angeschmiert am Ameisenpranger ein. Klingt ganz normal bislang. Und was soll ich da machen? Ja, ich dachte, vielleicht... Aua! Sie reden erst, wenn Sie gefragt sind, Gefreiter. Nicht schön, ja. Aber ich... Hab ich mich nicht klar ausgedrückt? Aua! Das ist... Da! Nimm das! Au! Und das auch noch! Aua! Da! Und sieh nur, wie ich dein Gesicht in den Schnee drücke! Ordonnanz! Ordonnanz! Der Fall... Aua! Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ich muss noch meine Schläfenlappen aneinander sticken. Ja, na gut. Angermeier wollte Erholungsurlaub beantragen. Wohin? Angermeier! Wohin sollte denn der Urlaub gehen? Sigmaringen! Sigmaringen? Abgelehnt! Der Nächste! Es ist keiner mehr da. Na, es hat aufgehört zu schneien. Da, ziehen Sie das an. Was soll das denn? Die Angehörigen keiner bestimmten Armee, sondern Soldaten ganz allgemein bei Doktor spielen. Jetzt sehen Sie es schon an! Heute Professor Schnarrenbergs schwerste Operation. Jawohl, Herr Admiral. Ich finde es aber noch albern. Eine Schreibtischhochfläche irgendwo in den Pfälzer Dolomiten. Über die drohende Silhouette des Heftgeräts hinweg erkennt man vage die Umrisse eines monumentalen Krankenhauskomplexes. Am Schreibtisch Professor Schnarrenberg mit seinem reizenden Assistenten Fräulein Leuthäuser. Es steht eine schwere Operation bevor. Wir überspringen den ersten Akt und blenden uns im zweiten Akt in die Handlung ein. Professor Schnarrenberg hat soeben seine Herzkammern an einen schmiedeeisernen Tornadonachbau vermietet, als sich die aufwendig hergestellte Naht zwischen seinen Schädellappen zu lösen droht. Da kommt, wie üblich an dieser Stelle, das Ojeti. Oje, oje. Ah, Mist, die Lappen lösen sich, den Schneidbrenner bitte. Autsch! Hört mir an. Professor Schnarrenberg heiße ich während dieser Sendung, Sie Trampel. Was gibt's denn, Fräulein Leuthäuser? Wie bitte, Fräulein Leuthäuser? Herr Admiral. Sie sehen aber reizend aus heute in Ihrem Baströckchen. Aus Haiti? Herr Admiral, dieses Baströckchen haben Sie mir anziehen heißen. Sagen Sie ja aus Haiti. Ja aus Haiti? Ja aus Haiti. Oje, oje, oje. Ja aus Haiti. Ah, sieh mal an aus Haiti. Sie können Herr immer Admiral. Was. Wie bitte? Lassen Sie mich doch mal sehen, Fräulein Leuthäuser. Hey, Finger weg da! Unverschämtheit, Herr Admiral! Vorsicht! Bitte! Ich habe nämlich noch nie, verstehen Sie? Kommen Sie schon, zeigen... Herr Admiral, bitte! Zeigen Sie dem Onkel Doktor mal was! Admiral, Ihre Schädellappen haben sich gelöst! Ah, verdammt! Autsch! Oje, oje, oje! Was will denn der Bimbo da? Er sagt, oje, oje, oje, oje, oje. Oje, oje, oje. Er sagt, er möchte mal Urlaub vom Radio, damit er... Abgelehnt! Abgelehnt! können Sie mal die Fragen machen, Fräulein Leuthäuser? Ich muss mich um meine Lappen kümmern. Wie bitte? Ich muss mich um meine Lappen kümmern. Die Fragen. Ah ja. Die Fragen. Jawohl. wird das Ojeti den Schuss überleben? Hieß sein letztes Oje? Sein letztes Oje. Hieß es nicht möglicherweise, Soldaten sind Mörder? Und meinte das Ojeti die Soldaten einer bestimmten Armee oder mehr die Soldaten ganz im Allgemeinen? Wird es für sein letztes Oje? Sein letztes Oje. Bestraft werden? Was passiert als nächstes? Sind Sie fertig, Herr Admiral? Jawohl, das war ganz schön schmerzhaft. Möchten Sie einen Joint zur Beruhigung? Hätten Sie auch Opium-Ordonnanz? Jawohl. Ja, dann her damit. Bitte sehr. Das tut gut. Ja, sehen Sie doch, Leo. Liebe Hörer. Das sind Leopard-Kampfhühner. Im Schnee? Herr Admiral, Explosionen. Es hören staatsversetzende Elemente zu. Explosionen, tiefer Friede kehrt ein. Also. Sofort erschießen. So groß, so feurig. Ja, wie wunderbar. Ja, liebe Hörer, wir machen. Ach, ist wir das. Wir möchten abschließend noch darauf hinweisen, friedvoll. Dass der soeben gehörte Spot sich nicht auf eine bestimmte Armee bezog, sondern mehr so auf soldatische Linien allgemein. Schön. Und eher metaphorisch gemeint war. Es gibt unseres Wissens auch keinen Flottenadmiral von unserer See Finskai in der Bundeswehr. Bombentrichter, ein Vulkan. Wunderbar. Eine Antimateriegranate. Meine lieben Hörer, ich werde jetzt gleich explodieren. Zuvor allerdings noch ein wenig schlechte Musik. Sind Sie nicht Günther Grass? Nein, ich bin vielmehr Götz Finskai von der Tübinger Kunsthalle. Das ist mir völlig egal. Auf! Und jetzt explodiere ich. Oh, jetzt ist mir meine Brille kaputt gegangen. Ja, meine Damen und Herren, es hat sich hier gerade eine furchtbare Explosion ereignet. Man kann kaum etwas sehen vor lauter Staub und Nebel. Das senkt sich jetzt hier so langsam herab und wir sehen ein grauenvolles Bild hier. Eine Wüstenlandschaft, eine Mondlandschaft geradezu. Wir können hier im Hintergrund wieder die Einfamilienhäuser von Brackwede erkennen. Dort weiter hinten sehen wir den Marktkauf von Bielefeld. Es sieht einfach furchtbar aus hier. Eintönige Garagen stehen hier nebeneinander. Mütter schieben graumelierte Kinderwägen hier durch die graumelierten Straßen. Das ist einfach ganz furchtbar hier. Meine Damen und Herren, ich unterbreche bitte? Das laufende Programm für eine Werbeansage. Hören Sie mal, das ist ja wohl. Peng, peng. Aua, ich bin jetzt tot. Das Modem kaufen, abwarten, Kinderpornobomben bauen, Anarchieterrorismus, Krachbumm, wen bringen wir denn morgen um? Lasst uns auf die Kirche scheißen, Tittenmopsnudelnetz ist da. Wüste Welle online. Ja, also wie ein Würstchenstand sieht das ja nicht aus, was die hier gemacht Friedhelm. Haben. Das ist eine brutale Sauerei. Das Friedhelm, komm her. Das passt hinten und vorne zusammen da. Was juckt mich denn jetzt? Hab immer noch so einen Hunger. Also, das geht doch nicht. Sie können doch hier nicht einfach den Ferdinand hier. Es tut mir das leid. Das ist ja. Das war ein Unfall. Also, das ist ja. Ich sage, ich es war ein Unfall, Frau Nüßlein-Finskai. Also, jetzt tust du nicht so blöd rum, da wegen der blöden Mucken, da die uns der Schwamm hat. Ja, auch, dass es wichtiger ist, dass wir unsere Frau Nüßlein-Finskai. Ja. Und der Würstelstand ist auch nichts geworden. Eben, das ist viel wichtiger. Ich glaube, ich mag jetzt heim und esse zu Hause meine eigene Wurst. Ich habe auch Hunger. Was machen wir denn jetzt? Ja, ich weiß nicht. Wir verlieren ja das Gesicht, wenn wir jetzt gehen. Ja, ich glaube, wir treffen uns einfach nächste Woche um die gleiche Zeit wieder und Annemarie, komm her, wir gehen jetzt nach Hause. Und besetzen wieder den Sender und machen einfach, wir können ja dann nächste Woche im Sender einfach mal eine Tupper-Party machen. Oh ja, eine Tupper-Party, das ist eine prima Idee. Das wäre mal eine riesige Geschichte. Ja, da bringe ich meine ganzen Freundinnen mit. Ja. Ja. Und ich wollte mir so lang schon mal so einen Plastiksack kaufen, wo man so super lange Bockwürste einstauen kann, bequem. Ja, dann machen Sie doch Gastgeberin, Herr Angermeier. Ja, und das ist doch eine gute Idee und ich bringe meine ganzen Fliegen mit. Ah, na, das muss nett sein. Ja, doch. Was, muss es nicht sein, dass Sie die Fliegen mitbringt oder möchten Sie nicht Gastgeberin sein? Ja, doch, das möchte ich schon gern, weil da gewinnt man umsonst der Gemüseschere. Ja. Ja, so, das genau. Ist ja gut. Prima. Ja, liebe Hörer, ich glaube, das war dann jetzt eure Tagesordnung heute. Die Sendung hier aus der Wüstenwelle, aus der besetzten Wüstenwelle. Ja, ja. Und die stand heute unter dem Motto, eine starke Tagesordnung. Mensch, toll. Und wurde verantwortet von Martin Jung. Ja, und von Clemens Kieser. Und Kai Schreiber. Und die sagen jetzt wie gewohnt alle einträchtig Tschüss! Lassen Sie doch die blöden Fliegen, Frau Nüßlein. Nein, das ist wichtig, dass Sie alle wieder beisammen sind hier.